Tanzmob ist keine Band, sondern ein Lebensgefühl. Feiern gehen im Tanzmob-Style als Raven im Stil. Ey, die Fans stehen nicht still, wenn der Mob auf den Putz haut, gibt es Rempelstimmung. Als wäre der Dancefloor ein Zuchthaus, holt die Fans auf die Bühne rauf. Ich will jetzt Vogel und Mutterficker tanzen lassen, als wären es Puppen, keine Wrestling-Show. Das ist ein Live-Konzert und Frauen wollen mich sehen, als ob ich Desperate Housewives wär. Eine Stadt steht Kopf, eine Stadt steht Kopf. Spürst du es auch? Eine Stadt steht Kopf, eine Stadt steht Kopf, eine Stadt steht Kopf. Steine schmeißer, Berserker, Kopfkiller. Werdet frei von Unterhemden, Ungeheuer, Bob-Killer. Gib uns deine Seele, bevor du sie dem Teufel gibst. Das ist neue Euphorie. Tanzmord.